Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Niemandsland, terra de ningú. Radio Barcelona 91.4. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen beeindruckt davon, wie viele Leute sich heute hier auf die Straße stellen, um gegen die Vorfälle und gegen die sexualisierte Gewalt gegen Frauen auf der Straße zu stehen und sich die Straße zurückzunehmen. Guten Morgen für die einen, guten Tag für die anderen und allen, die uns nachts hören, rufe ich ein Gute Nacht zu. Hier ist Niemandsland, hier beginnen zwei Stunden totales Radio. Mit Musik, Informationen, Nachrichten, Interviews und Kommentaren. Von 10 bis 12 wollen wir wieder einmal versuchen, Sie zu informieren, zu unterhalten, zu verblüffen und vielleicht auch sogar zu belehren, zu erheitern und zu bestürzen, zu beruhigen und zu besänftigen, zu erfreuen und wütend zu machen. Sie zuversichtlich und sie auch optimistisch zu stimmen. Trotz alledem, trotz des kriminalkapitalen Irrenhauses Welt, in das wir alle so absurd verdammt sind zu leben. Und aus dem wir uns befreien werden, so oder so. Willkommen zu einem neuen Niemandsland. Es ist Samstag, der 9. Januar 2016. Bienvenidas y bienvenidos. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie von hier, vom Zentrum Barcelonas, von der Plaza Real de la Fiescas. Grauer Vormittag hier im Zentrum von Barcelona. Wolkiger Himmel, aber warm, warm, warm. Einen richtigen Winter wird es dieses Jahr wohl nicht mehr geben. Das befürchten wir. Beginnen möchte ich die heutige Sendung mit einem Lied der Jazzkantine. Das Lied heißt Respekt. Respekt wünschen wir uns von allen für Frauen, für sozial Schwache, für Kinder, für alle, die sich nicht wehren können oder die schwächer sind als die Herrschaften, die glauben, durch physische Gewalt könnte man anderen Menschen ihren oft schmutzigen Willen aufzwingen. Respekt. Respect. Respect. Damen und Herren, heute Abend hier Mikrofonprofessor SMO. Und fing der Hip-Hop an. Ich erinnere mich an den Urknall, an dem alles begann. Das Universum dehnt sich aus und wird kühler. Ich benutze meine Fühler und suche andere Schüler. Doch alle, die ich sehe, haben ihre Hand im Schritt und sagen, yo, Motherfucker oder ähnlichen Shit. Machst du mit? Wär ich? Komm nicht in Frage. Viel zu viele Klischees auf der Bühne heutzutage. Sage ciao, hey, zack, mach mein eigenes Ding. Die Leute sind irritiert, weil ich was Eigenes bring. Denn das heilige Gesetz wird zum ersten Mal gebrochen. Hip-Hop-Musik war bis jetzt in Deutschland nur Englisch besprochen. Doch die Dinge ändern sich, das Volk tut sich träge bewegen. Plötzlich rappst du deutscher Z, ist nie was anderes gegeben. Ich frage dich direkt, hey, wer hat dich angesteckt? Oder welchen Weg willst du für den Respekt? Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. Breaken, breaken, sprühen, sprühen. Und ich fragen, wird der Gott des Hip-Hop sich um mich bemühen? Ich denke nicht, denn mit Scheuklappen im Gesicht suchst du Zuversicht vor dem jüngsten Gericht. Doch das gibt es nicht, mein Freund. Du hast wohl deinen Stil vergessen, bist stattdessen ganz zerfressen, nur von der Idee besessen. Regelbücher zugestatten, zu verwalten, redest von der Alten viel zu viel. Wie sollen sich da Ideen entfalten? Hey, öffne deinen Geist und der Rest kommt von alleine. Religion ist Opium für den Hip-Hop, weißt du, was ich meine? Werfe deine Dogmen weg, denn sie sind nicht dauerhaft. Schon mal irgendwo gehört? Geh einen Schritt zurück, mach dich locker, schau dich um, konzentrier dich auf dich selbst und vergiss das Drumherum. Hinter welcher deiner Türen hält sich dein Geist versteckt oder wie weit verkrampfst du dich für Respekt? Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Niemandsland, die Welt, die wir uns wünschen. Marina Leder, ein gelebter Traum. Ganz Spanien leidet unter dem Sparzwang der Wirtschaftskrise. In einem Dorf in Andalusien scheint das anders zu sein. Die Gemeinde Marina Leder kennt kaum Arbeitslosigkeit und wird seit über 30 Jahren von ihren Bewohnern kollektiv bewirtschaftet und verwaltet. Die knapp 2800 Einwohner zählende Gemeinde Marina Leder in der Provinz Sevilla wird seit dem Ende der Franco-Diktatur und den ersten freien Wahlen in Spanien 1979 von Juan Manuel Sánchez Cordillo als Bürgermeister regiert. Der Aktivist der Vereinigten Linken, Izquierda Unida, wurde seither immer wieder gewählt, zuletzt bei den andalusischen Kommunalwahlen im März 2015. Auch das Stadtbild spiegelt linke Geschichte. Es gibt nicht nur einen Salvador Allende-Platz, sondern auch eine Ernest Che Guevara und Pablo Neruda Straße. Marina Leda lebt, wie die meisten andalusischen Dörfer, von der Landwirtschaft. Gewöhnlich arbeiten die Menschen hier als Tagelöhner auf fremdem Land. Andalusien ist vom Großgrundbesitz geprägt. 50% der Agrarfläche seien in der Hand von 2% der Grundbesitzer, erklärt der Bürgermeister. Hier haben wir die nutzloseste Bourgeoisie ganz Europas, die Grundbesitz-Bourgeoisie. Als Politiker rebelliert Gordillo schon seit mehr als 30 Jahren gegen Großgrundbesitz und Immobilienspekulation. Stattdessen setzt er in seiner Kommune auf Vollbeschäftigung in genossenschaftlichen Betrieben und billigen Wohnraum. Heute kennt der andalusische Ort kaum Arbeitslosigkeit und betreibt in mehreren Kollektiven eine florierende landwirtschaftliche Genossenschaft mit Ölmühle und Konservenabfüllanlage. Das Dorf gehört auch zu einem Netzwerk von Gemeinden, die sich für die Errichtung einer neuen Republik und die Abschaffung der Monarchie aussprechen. Die Erde gehört denen, die sie bebauen. Ein Großteil der Einwohner ist heute bei der Genossenschaft Umar angestellt, die nach jahrelangem Kampf um den Grundbesitz von den landwirtschaftlichen Arbeitern selbst gegründet wurde. Von 1981 an besetzten sie das landwirtschaftlich kaum genutzte 1200 Hektar Landgut El Umoso, das in unmittelbarer Nähe des Dorfes liegt und einem meist abwesenden Adeligen gehörte. Sie trotzten den Räumungen durch die Polizei und okkupierten das Land jedes Jahr etwas länger, ehe man 1989 begann, den Boden zu bebauen. 1991 enteignete die andalusische Regionalregierung schließlich das Gut und stellte es der Gemeinde zur Verfügung. Die Menschen in Marina Leda sind trotzdem Tagelöhner geblieben. Doch der Gewinn ihrer Arbeit fließt nicht mehr einem Herzog zu, der im fernen Madrid lebt, sondern er wird von der Genossenschaft reinvestiert. Sie bauen Artischocken, Bohnen, Paprika und Oliven an, betreiben Gewächshäuser, Viehzucht und Veredelung und vertreiben die Produkte unter der Marke Umar über den Handel. Die Arbeiter kontrollieren alle Produktionsphasen selbst. Der Boden ist Eigentum der Gemeinschaft. Alle Beschäftigten erhalten einen Lohn von 47 Euro pro Tag und arbeiten 6 Tage pro Woche. Ganz gleich an welchem Arbeitsplatz. Das ergibt 1200 Euro monatlich, knapp doppelt so viel wie der spanische Mindestlohn. Genossenschaftliche Projekte werden sowohl von der andalusischen Regionalregierung wie von der EU mitfinanziert. Weniger arbeiten, damit alle Arbeit haben. Durch die Wirtschaftskrise erhielt Marina Leda die Gelegenheit zu überprüfen, ob ihre Utopie auf 25 Quadratkilometern eine lebensfähige Marktlösung ist. Es herrscht immer noch annähernd Vollbeschäftigung, während der Rest von Andalusien unter einer Arbeitslosenquote von 35% stöhnt. Auch wir spüren die Krise, räumt Gordillo ein, aber hier verteilt sie sich auf alle. Wenn es nicht genügend Arbeit gibt, melden sich die Leute turnusmäßig arbeitslos. So wird die Krise nicht auf dem Rücken Einzelner ausgetragen. In der Hauptsaison beschäftigt die Genossenschaft rund 400 Personen, andernfalls mindestens 100. Doch keiner hat einen angestammten Arbeitsplatz. Alle wechseln sich ab, damit jeder ein Einkommen hat. Weniger arbeiten, damit alle Arbeit haben, so lautet der Grundsatz. Außerdem bebauen manche auch kleine Parzellen, die ihnen allein gehören. Der Rest des wirtschaftlichen Lebens ist aus Geschäften, wesentlichen Dienstleistungen und Sporteinrichtungen zusammengesetzt. Fast alle Dorfbewohner verdienen so viel wie die Arbeiter der Genossenschaft. Allgemein war die Krise in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelproduktion weniger zu spüren, erklärt Gordillo. Leute, die in die Stadt gezogen sind, kommen jetzt wieder zurück. Wir müssen also nicht nur die bestehenden Arbeitsplätze aufrechterhalten, sondern auch neue schaffen. Dabei setzen wir verstärkt auf Bioanbau, weil er mehr Arbeitsplätze benötigt als die herkömmliche Landwirtschaft. Haus mit Terrasse für 15 Euro. In Marina Leda verliert auch niemand seine Wohnung, wenn er die Miete nicht mehr bezahlen kann. Hier kann man ein 100 Quadratmeter großes Haus mit Terrasse und in gutem Zustand für 15 Euro monatlich mieten. Die einzige Bedingung: Jeder Mieter muss sich am Bau seines Wohnraums beteiligen. Die Gemeinde hat die Grundstücke gekauft und stellt das nötige Baumaterial mit Hilfe eines Förderprogramms der andalusischen Regierung gratis zur Verfügung. Die Mieter übernehmen den Bau selber oder bezahlen andere dafür. 15 Euro im Monat müssen die Familien aufbringen, um die Baumaterialien abzuzahlen. Wer an einem Hausbau arbeitet, bekommt pro Monat 800 Euro. Zudem beschäftigt die Gemeinde professionelle Maurer, die die Einwohner beraten und die komplizierteren Arbeiten ausführen. Die Mieter wissen nicht, welche der Wohnungen ihnen später zugeteilt wird, was die gegenseitige Unterstützung bei der Arbeit begünstigt. Die Häuser bleiben formell im Besitz der Gemeinde und können daher zwar vererbt, aber nicht verkauft werden. Mehr als 400 solcher 15-Euro-Häuser sind in den vergangenen Jahren von den Bewohnern errichtet worden. Darüber hinaus gibt es in Marina Leda Kinderkrippen und Kindergarten, ein eigenes Schulzentrum, ein kommunales Hallenbad, einen großen Park mit Amphitheater sowie öffentliche Sport- und Schwimmanlagen. Es gibt ein Altersheim, ein monumentales Kulturhaus bietet Probe- und Ausstellungsräume, Ateliers und einen Theatersaal zur allgemeinen Benutzung. Lokalfernsehen und Radio stehen allen offen, die Programm machen wollen. In Marina Leda gibt es keine Polizei und die politischen Beschlüsse werden von einer Versammlung getroffen, an der alle Einwohner teilnehmen können. Obwohl seit 1979 ein linkes Bündnis den Bürgermeister und die Mehrheit der Stadträte stellt, sind die politischen und sozialen Errungenschaften keineswegs von oben herab beschlossen und durchgeführt worden. Auch wenn Bürgermeister und Stadtrat formell den Status dieser Institutionen wie in ganz Spanien innehaben, wird die Entscheidungsfindung durch Stadtteilversammlungen, die Gewerkschaft, die Vollversammlung des Dorfes sowie diverse Bürgerkomitees ergänzt. Vor diesen Versammlungen sind die offiziellen Vertreter rechenschaftspflichtig. Als Kontrollmechanismus gelten dann die Kommunalwahlen, bei denen nicht wiedergewählt wird, wer die Entscheidungen der Versammlungen missachtet. So viel die Gemeinde für ihre Bewohner auch ausgibt, pro Kopf ist sie dennoch nur etwa halb so hoch verschuldet wie andere spanische Kommunen. Das Geheimnis sei Sparsamkeit, sagt Bürgermeister Gordillo. Das klingt beinahe konservativ. Erfahrungen wie die von Marina Leda sind ein sehr kleines Modell für das, was man machen könnte. Überall sonst auf der Welt, möchte man hinzufügen. Die Welt, die wir uns wünschen, Marina Leda, ein gelebter Traum, ist ein Artikel von Herrn Wolfgang Smekal, veröffentlicht in Biorama Nummer 37. Por imperativo legal, prometo, y como militante de izquierda anticapitalista, nacionalista de izquierda y republicano, me compromete a subvertir el orden establecido hasta que los derechos humanos lleguen a todos los andaluces desde la no violencia actual. Afghanisches. Ah! Jo, mittlerweile auch Werner im Studio. Der hat gerade seine Schnapsflasche da ausgepackt. Aber ist doch gar nicht kalt. Du brauchst doch gar keinen Schnaps. Deshalb ist da auch Wasser drin und kein Schnaps. Aber muss gut. Ich aber gleich mal dran riechen. Ich weiß nicht, ob du heute schon was zum Wetter gesagt hast. Entweder Sonne oder Sonne und ein paar kleine Wölkchen, aber Regen, Regen, Regen, mindestens hier in Katalonien gibt's nicht. Also das mit dem Wasser wird in Zukunft problematisch. Solange wir Schnaps und Bier haben, ist ja alles gut. Aber so langsam könnte es mal ein bisschen regnen, oder? Ja, es müsste regnen. Ohne Wasser natürlich auch weder Schnaps noch Bier. Weil viele Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass ohne Wasser kein Bier gebraut werden kann. Das Bier wächst nicht auf den Bäumen. Es gibt auch keine Quellen, keine Bierquellen in den Bergen. Außer in Hawaii, ne? Da ist es schon länger so. Ja, es gibt kein Bier auf Hawaii. Ja. Gut, heute haben wir natürlich jede Menge heißen Zündstoff hier auf dem Tisch liegen. Alle möglichen Dinge, die besprochen und verhandelt werden müssen. Es geht jetzt langsam ans Eingemachte hier in Katalonien. Die CUP hat sich nicht für Artur Mas entschieden. Das loben wir. In Madrid gibt es auch noch keine Regierung. Im interessantesten Falle, für viele im schlimmsten Falle, für manche im besten Falle, gibt es Neuwahlen. Neuwahlen sowohl hier in Katalonien als auch in Gesamtspanien, im spanischen Nationalstaat. Das wäre natürlich ein Knüller. Das wären die, weiß ich nicht, fünften Wahlen oder vierten Wahlen innerhalb von 2 Jahren hier in Katalonien, wo Jerry Artur Mas immer noch keine Mehrheit zusammenkriegt für seinen berühmten Luftschlossprozess, Katalonien abzuspalten vom spanischen Territorium bzw. Nationalstaat. Und auch in ganz Spanien wäre es auch zum ersten Mal, dass nach einer Wahl nicht irgendeine neue Regierung gebildet wird, sondern dass dann Neuwahlen stattfinden müssen, genau deshalb. Aber wie auch immer, also ich persönlich würde es toll finden, ja, Neuwahlen sowohl hier als auch in Spanien, weil die Zeichen, so die Tendenzen, wie man so sieht, würde das nur Podemos favorisieren, gut sein für diese neue, mehr oder weniger linke Partei. Und ich habe so den Eindruck, die anderen, die würden, also die Skandale und Korruption und wirtschaftliche Entwicklung, das alles geht gerade so weiter überall. Und einfach deshalb nehme ich mal an, dass die Volkspartei, Volk, ja, PP noch mehr Stimmen verlieren würde, als sie seither schon verloren hat. Die Analogie dazu in Katalonien wäre Convergencia, wo dann noch nicht mal klar wäre, ob die wieder zusammen mit einer gemeinsamen Liste zu dieser Neuwahl gehen, mit dieser anderen kleinbürgerlichen, angeblichen, bisschen linkeren Partei ERC, oder ob die getrennt zur Wahl gehen. Was ganz sicher passieren wird, ist, dass die Wähler von Convergencia dann nicht mehr Convergencia oder noch mal weniger als jetzt schon Convergencia wählen würden, sondern die würden dann wahrscheinlich zu dieser anderen Partei gehen, zu ERC. Damit wäre der Effekt wieder eliminiert, weil die im Grunde beide die Unabhängigkeit wollen von Spanien. Die Sozialisten in Madrid oder in Spanien sind untereinander dermaßen zerstritten, dass die auch nicht attraktiv sind für die Wähler. Dann die andere, jetzt neue Partei, diese Ciudadanos da, also so wirtschaftsliberale Neurechte, habe ich den Eindruck, die sind da angekommen, was man auf Spanisch sagen würde, Techo. Die haben ihr Dach jetzt erreicht. Also ich glaube nicht, dass die noch mehr zunehmen würden. Und einfach deshalb denke ich, dass das Neuwahlen ganz gut wäre für Podemos oder auch Izquierda Unida, die andere linke Partei. Und auch natürlich in Katalonien. Ja. Wenn sich zwischen diesen zwei bürgerlichen Parteien, ERC und Convergencia, das ausgleicht, was gibt's dann noch? Dann gibt's eben diese neue Entsprechung, die hier in Katalonien dann Podem heißen, aber zusammen mit anderen Basisströmungen. Und da könnten auch einige Stimmen von dieser KUP dahin gehen, ja, weil die KUP ist jetzt auch, wie es vorauszusehen war, total zerstritten. Ja, ja, die KUP musste sich entscheiden zwischen links und nationalistisch. Und bis jetzt haben sie sich für eher links entschieden, weil sie von ihren Wählern den Auftrag bekommen haben, auf keinen Fall diesen neoliberalen, bürgerlichen, rechten Nationalisten ins Amt zu heben. Das ist eigentlich eine gute Sache, dass man diese Partei nicht hat mit Pöstchen und Geldern locken können. Andere Parteien fallen da viel schneller um, bei Koalitionsverhandlungen. Da wird natürlich geschachert, wie gesagt, um Pöstchen, um Einfluss, um Gelder. Die bekommen was hingeworfen, da bekommt dann jemand ein pompöses Ministerium oder ein Büro. Das ist dann ein Sonderbüro als Beauftragter für regionale Strukturierung zum Beispiel, Werner. Du bekommst dann dein Büro und bist der Sonderbeauftragte der Regionalregierung für regionale Strukturierung. Dann bekommst du erstmal 1 Million Budget im Jahr, ein Dienstauto, 2 Sekretärinnen und damit hat man die Leute dann oft im Sack. Bei der KUP funktionieren solche Tricks nicht, weil diese Leute ehrlich, unbestechlich sind und die lassen sich von den Herrschaften nichts erzählen und nichts unter die Nase reiben. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist natürlich, bei der nächsten Wahl wird die KUP wahrscheinlich viele Stimmen verlieren. Ein großer Teil wird zur ERC gehen. Die sagen, gut, wir sind links, wir wählen dann lieber unsere Linksnationalisten, die sich zum Prozess bekennen, zum Separatismus direkt und machen nicht so viel Theater. Und viele werden direkt ganz links wählen und sich eine linke Partei suchen, weil sie sagen, dieses Theater mit den Nationalisten machen wir nicht mehr mit, wir wählen jetzt lieber links. Das heißt, meine Prognose hier für Katalonien wäre, dass die KUP schrumpfen wird. Ja, leider. Also wenn die sich überhaupt noch, es kommt jetzt drauf an, wie lange sich das hinzieht, der Prozess innerhalb von der KUP auflösen oder neu strukturieren oder eben viele, dass die jetzt rausgehen aus der KUP oder einige haben schon ihr Mandat niedergelegt und so. Also, dass das nicht funktionieren würde, war ja klar. Entweder bist du linksradikal, antikapitalistisch oder nationalistisch. Und irgendwann kommt es dann mal zum Eklat, weil das beides zusammen eben widersprüchlich ist und nicht geht. Nur jetzt in diesem Fall, was diese KUP da anbelangt, stand es also, wie sagt man, spitz auf Kopf oder so ähnlich. Es war ganz knapp, diese Entscheidung, den Vertreter der katalanischen Bourgeoisie hier, nicht dem zu helfen, eingesetzt zu werden als Regierungschef wieder. Es war also so ein bisschen über, die anderen ein bisschen unter 50%. Und das sind wirklich zwei Flügel, die sich da gegenüberstehen. Also die Nationalistischen, die sind natürlich auch ein bisschen links und die Linken sind natürlich auch ein bisschen nationalistisch, aber irgendwann musste das explodieren. Und deshalb finde ich das unter anderem auch gut, wenn es Neuwahlen gibt. Und gefreut habe ich mich natürlich auch, dass die mehr als 50% hatten, die gegen die Wiedereinsetzung von dem MAS waren. Ja. Aber gut, ich glaube, die kann man genauso vergessen mittelfristig, diese KUP, wie auch die Convergencia, die Partei von MAS. Musik. was wenig diskutiert wird, dass die KUB natürlich gewichtige und sehr gewichtige Gründe hat, so eine Unabhängigkeitsregierung, wenn man die dann so nennen will, hier für Katalonien nicht ins Amt zu heben. Wofür steht eigentlich dieser Artur Mas, dem sie die Unterstützung verweigern? Der Typ steht wirklich für die schlimmste neoliberale Kürzungspolitik, Korruption. Er ist ein Vertreter des alten Regimes, der Leute, die sich jahrzehntelang in die Taschen gewirtschaftet haben, haben die Rathäuser und den Staatshaushalt bzw. den Regionalhaushalt ausgeplündert. Für so eine Politik steht er. Er steht auch für Repression. Wer hat denn die katalanische autonome Polizei geschickt, um Demonstranten, die gegen Räumungen und Zwangsräumungen protestieren, zusammenschlagen zu lassen, aus den Wohnungen zu prügeln? Das ist dieser Mensch, das ist dieser Typ. Und den soll man jetzt wählen als Linke, die eigentlich dem Volk verpflichtet sind. Das ist eigentlich klar wie das Wasser. Und das sollte man ja auch nicht vergessen, er war ja der Nachfolger oder ist immer noch der Nachfolger von dieser Partei, die bis vor ein paar Monaten noch hieß Convergencia y Unión, wo eben Parteichef und Landesvater hier in Katalonien war, Jordi Pujol, also das Symbol der Korruption, diese ganze Pujol-Mafia, der ganze Clan, seine Frau, seine, weiß ich, 6, 7, 8 Kinder, alle angeklagt wegen Korruption. Und dieser Pujol hat den Mas quasi eingesetzt als Nachfolger. Ja. Und da sieht man ja schon, woher der Wind weht. Richtig. Und es ist auch zu vermuten, dass dieses ganze Theater um die Unabhängigkeit Kataloniens, ein eigenes Finanzamt, natürlich viel mit den verschwundenen, nicht nur Millionen, mit den 1,2 bis 1,5 Milliarden zu tun hat, die dieser Pujol-Clan ins Ausland verfrachtet hat, auf irgendwelche geheimen Konten in Steuerparadiesen. Dieses Geld will man dann, wenn man ein eigenes Finanzamt hätte, mit allerlei Tricks nach Katalonien zurückschleusen und dann den Räubern wieder zuführen, die dann ungestraft dieses Geld genießen könnten. Das ist der große Plan auch, der hinter Massens, könnte man sagen, Separatismuspolitik steckt, einer der Pläne. Und diesen Plan kann natürlich eine linke KUB niemals unterstützen, das ist klar. Und viele Leute sind gewarnt, die wissen das. Die lassen sich nichts erzählen und nichts verkaufen. Verrückt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Meine kleine Schwester macht Randale in der Stadt. Was die erreichen wollen, deswegen weiter rausgehen, aber mit einem anderen Gefühl. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen beeindruckt davon, wie viele Leute sich heute hier auf die Straße stellen, um gegen die Vorfälle und gegen die sexualisierte Gewalt gegen Frauen auf der Straße zu stehen und sich die Straße zurückzunehmen. Ich bin entsetzt. Deswegen bin ich hier und wollte auch meine einfach Unmut zeigen, dass über die Situation, was jetzt passiert ist hier in Köln, in unserer Stadt, wo wir seit Jahren Frauenarbeit machen und Gewalt gegen Frauen anprangern und dann kämpfen. Ich selber bin auch schon oft konfrontiert gewesen mit Gewalt, sei es, wenn wir nachts draußen unterwegs waren oder in anderen Zusammenhängen. Und auch an Silvester selber habe ich mitbekommen, was für ein Ausmaß die Gewalt haben kann. Selber wurden wir auch angepöbelt oder beleidigt. Und ich kenne dieses Problem nur zu gut, wie sehr viele Frauen auf dieser Welt. Und wir wollten gerade die Ereignisse an Silvester zum Anlass nehmen, ein klares Zeichen dagegen zu setzen und auch zu verdeutlichen, dass wir jeden Tag gegen Gewalt einstehen, die wir auch leider alltäglich erleben. Es müssen mehr Polizisten eingestellt und ausgebildet werden. Da fängt es schon mal an. Ganz ehrlich, ich bin hier hingekommen, weil ich auch Angst habe, dass ein gewisses Frauenbild hier nach Deutschland importiert wird. Nicht weil ich Fremden Hass empfinde oder so. Nicht deswegen, aber es waren nun mal Nordafrikaner und Araber, die das gemacht haben. Das ist Fakt, das muss man auch sagen dürfen. Das ist doch die Werbung jetzt für Pro-NRW und eigentlich alle Rassisten. Das ist doch jetzt genau das, worauf die gewartet haben. Um jetzt viele Menschen haben jetzt Angst, viele Frauen haben jetzt Angst. Man ist ein bisschen beklemmter, man denkt sich, ist es wirklich noch sicher? Und wir trauen uns überhaupt nicht mehr auf die Straße. Und aus dieser Angst heraus machen die jetzt Werbung und suchen Anhänger. Die Polizei hat nach den massiven Übergriffen auf Frauen vor dem Kölner Hauptbahnhof mehrere Verdächtige ermittelt. Ja, das war der Schocker, der, könnte man sagen, nicht nur der Woche, sondern der letzten Zeit. Ich habe mal hier die Homepage der Emma aufgeschlagen. Alice Schwarzer muss ihren Kommentar quasi täglich aktualisieren. Neuester Stand der Nachrichtenlage. Es waren doch auch syrische Flüchtlinge dabei. Die Polizeispitze hat offensichtlich versucht, den Skandal zu vertuschen. Wer sind diese 1000 Randalierer, fragt Emma, und woher kommen sie? Und was sind ihre Motive? Für die Glücklichen, die nicht dabei waren, auf der Gangbang-Party rund um den Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht. Auf Focus Online steht ein Video, auf dem wir sehen können, wie junge Männer arabischer bzw. nordafrikanischer Herkunft Krieg spielen, mitten in Köln. Sie ziehen in Truppen über den Platz, bilden Fronten und feuern aus Pistolen, Feuerwerkskörper mitten in die Menge. Und keiner hindert sie daran. Eine Gruppe von über 1000 dieser jungen Männer hatte sich in der Silvesternacht vor der Kulisse von Bahnhof und Kölner Dom zusammengerottet. Vor Ort anwesend 143 Polizeibeamte von der Kölner Polizei plus 50 Bundespolizisten im Inneren des Bahnhofs. Schließlich gab es in ganz Europa Terrorwarnungen und gelten Hauptbahnhof und Dom als besonders gefährdet. Doch der Terror kam noch nicht aus den Kalaschnikows oder von Sprengstoffgürteln. Er kam aus Feuerwerkspistolen und von Feuerwerkskrachern und von den grapschenden Händen der Männer. Die Jungs üben noch, urteilt Emma. Ein traditionell fröhlicher Anlass kippte in den Horror. Mitten mangen etwa 200 Polizeibeamte in Uniform wie zivil. Doch die hatten angeblich von den Hunderten von Übergriffen nichts gemerkt. Am Tag nach der dramatischen Nacht hatte die Kölner Polizei sogar eine Pressemitteilung herausgegeben, in der behauptet wurde, die Nacht sei friedlich und fröhlich verlaufen. Der Polizeipräsident, übrigens mittlerweile mit gutem Grund zurückgetreten bzw. seines Amtes enthoben, war angeblich ganz überrascht, als in den Tagen darauf Anzeigen eingingen, bisher 170, Stand 8. Januar, davon 120 wegen sexueller Gewalt, Tendenz steigend. Die Männer sollen im Alter von 18 bis 35 gewesen sein. Sie haben sich auf dem Kölner Hauptbahnhof und dem Bahnhofsvorplatz aufgeführt wie auf dem Tahrirplatz in Kairo. Wie viele dieser Anzeigen von Frauen kommen, dazu konnte die Kölner Polizei auch Tage danach auf ihrer Pressekonferenz nichts sagen. Sie hatte wohl noch nicht die Zeit, die Anzeigen nach Geschlecht auszuwerten. Da stellen sich eine Menge Fragen. Erstens, wieso kriegt die Polizei nicht mit, wenn sich 1000 überwiegend gewaltbereite und kriminelle Männer, darunter polizeibekannte Intensivtäter, am Hauptbahnhof verabreden und dort zusammenrotten? Zweitens, warum schreitet die Polizei nicht schon ein, wenn diese Männer Feuerwerkskörper auf Menschen ballern, was ja lebensgefährlich sein kann, und verhaftet die Täter? Drittens, wie ist es erklärbar, dass Hunderte von Frauen unter den Augen eines so massiven Polizeiaufgebots sexuell belästigt werden? Nimmt die Polizei sowas nicht ernst, fragt Emma, oder hatte die Polizei vor den Tätern, 1000 bis 200, Angst? Oder waren die Beamten im Einsatz danach zum Vertuschen verdammt worden? Hat der deutsche Staat also punktuell sein Gewaltmonopol schon verloren und gibt es längst rechtsfreie Räume, auch mitten in Deutschland? Nachdem der Kölner Polizeipräsident zunächst behauptet hatte, unter den Randalierern seien keine Flüchtlinge gewesen, sickerte eine Woche nach den dramatischen Ereignissen durch. Es waren sehr wohl auch syrische Flüchtlinge unter den 80 an diesem Abend kontrollierten Männern. Wie viele, das ist noch nicht bekannt. Doch die Mehrheit waren vermutlich die Flüchtlinge von gestern, beziehungsweise Migranten und ihre Söhne. Die träumen davon, Helden zu sein wie ihre Brüder in den Bürgerkriegen in Nordafrika und Nahost und spielen jetzt Krieg mitten in Europa. Diese jungen Männer sind das triste Produkt, so Emma, einer gescheiterten, ja nie auch nur wirklich angestrebten Integration. Sie sind das Produkt einer falschen Toleranz, in der fast alle, Menschen, Medien, Kirchen und Politik, unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat, unsere Gleichberechtigung infrage stellen. Ja, mit Füßen haben treten lassen, zugunsten anderer Sitten bzw. einer ominösen Religionsfreiheit, in deren Namen man Parallelwelten entstehen ließ und nicht auf Integration bestand. Als hätte dieser Fanatismus etwas mit Glauben zu tun. Die Kölner Horrornacht scheint kein Einzelfall zu sein. Aus zahlreichen Städten wird jetzt von jungen Männerrudeln berichtet, die Frauen wie Männer überfallen, um zu stehlen und Frauen zu erniedrigen. Allein in Hamburg gingen 70 Anzeigen ein wegen sexueller Gewalt in der Silvesternacht. Einmalig ist allerdings, dass aus einer Gruppe von 1000 Männern so ein Terror kommt. Jeweils 20 bis 40 Männer umringen die Frauen und malträtieren sie. Da stellt sich die Frage, was haben diese 1000 Männer gemein? Wie haben sie kommuniziert? Auf welchen Kanälen und Plattformen? Woher kommen sie? Haben sie sich verabredet? Es ist kaum zu verstehen, dass die Polizei das bisher nicht herausfinden kann. Und mit welchen Konzepten wollen Polizei und Politik jetzt darauf reagieren? Es eilt. Als Emma in der November-Dezember-Ausgabe 2015 einen Forderungskatalog zum Schutz weiblicher Flüchtlinge und Kinder sowie zum Respekt männlicher Flüchtlinge vor Rechtsstaat und Frauenrechten in Deutschland veröffentlichte, hagelte es mal wieder die seit 30 Jahren vertrauten Rassismusvorwürfe seitens der üblichen Verdächtigen. Ein Spiegel-Kolumnist ging sogar so weit, mich des Rassismus zu bezichtigen, sagt Alice Schwarzer, weil ich mir erlaubt hatte, auf den traditionellen, eingefleischten Antisemitismus und Sexismus vieler Männer aus der arabischen und muslimischen Welt hinzuweisen. Nun, wir können auch weiterhin die Augen verschließen und so tun, als gäbe es diese Probleme nicht. Die fatalen Folgen dieser Ignoranz erleben wir nicht erst seit heute. Und übrigens, kleiner Hinweis an die selbstgerechten Antirassisten vom Dienst. Mit dem blauäugigen Import von Männergewalt, Sexismus und Antisemitismus gefährden wir nicht nur unsere eigene Sicherheit und Werte. Wir tun auch diesen verrohten jungen Männern Unrecht, die ja nicht als Täter geboren sind. Sie sind geprägt von den Erfahrungen eines traditionell gewalttätigen Patriarchats innerhalb der Familie sowie der Bürgerkriege auf den Straßen, was sie zu Tätern wie Opfer gemacht hat. Wenn wir sie nun bei uns aufnehmen, haben auch sie das Recht darauf, eine Chance zu bekommen. Die Chance, anständige Menschen zu werden. Was allerdings ebenso die Pflicht zur Integration bedeutet. Ich verlasse eben einen Leitartikel von Frau Alice Schwarzer vom 8. Januar, das war gestern, veröffentlicht in der Emma. Das wissen wir auch schon länger, dass Alice Schwarzer von heute nicht mehr die Alice Schwarzer von früher ist. Ich meine, eine Sache ist natürlich, diese Geschichten aufs Schärfste zu verurteilen. Da hat sie völlig recht. Aber auf der anderen Seite driftet sie doch dann, und da hat dieser Mensch aus dem Spiegel völlig recht, wenn er sie dafür kritisiert, driftet sie doch sehr nach rechts ab. Ja? Also spricht sie darüber, dass die aus Leuchtpistolen Feuerwerkskörper abschießen und so. Und das ist natürlich blöd, sowas zu machen, ja, aber daraus zu machen, zu sagen, die üben noch, also da entlarvt sie sich politisch, ne, wo sie steht, ne, oder das war wie auf dem Tahrirplatz, ne, also wieder diese Anspielung Ägypten, ne, die Dunkelhäutigen da von unten. Warum sagt sie nicht, das war wie auf dem Oktoberfest, ne? Weil das ja bekannt, ja, dass auf dem Oktoberfest das jedes Jahr bis zu 200 Vergewaltigungen gibt, ja, aber da das kritisiert sie sicher auch, ja, aber da benutzt sie nicht diese Sprache, ja. Und das ist natürlich die Frage, die man sich stellen muss. Ne? Jetzt war ja, wie gesagt, nicht nur in Köln, sondern auch in anderen Städten, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, sogar in Zürich auch. Ja? Und da muss man sich halt doch fragen, warum bricht diese Kritik jetzt an diesen Übergriffen gerade jetzt aus und nicht früher bei irgendwelchen Karnevalsveranstaltungen, auch gerade in Köln, ja, oder bei Musikfestivals, ja, da ist es seit langem bekannt, dass es auch stattfindet, aber gerade jetzt zum ersten Mal wird's ausgebreitet und breitgetreten, massiv überall in allen Medien. Und das passt natürlich sehr gut jetzt. Ja. Jetzt sind die Täter auf einmal dunkelhäutig und dunkle Haare und arabische Gesichtszüge oder aus dem Maghreb. Ja. Und jetzt ist der Skandal. Nicht, wenn besoffene Bayern am Oktoberfest die Frauen angrapschen. Ja. Also das finde ich die eigentlich interessante Frage. Wer Emma kennt und sie liest, weiß natürlich, dass Emma alle Arten von sexueller und sexualisierter Gewalt immer und ständig angreift, ob Oktoberfest oder sonst was. Deshalb habe ich ausdrücklich Emma zitiert und kein anderes Presseorgan, die da sehr partiell und sehr punktuell sind. Emma ist meines Erachtens die Adresse, die man hier getrost und wirklich frei von allen möglichen ideologischen und rassistischen Vorwürfen zitieren kann, darf und muss, nach meiner Meinung. Eine andere Frage, die natürlich gestellt wird, ist, wie spricht man vorurteilsfrei über die sexuellen Attacken und Übergriffe in Köln? Kann man sagen, da hat sich ein arabischer Mob, ein Sexmob zusammengerottet und überfällt Frauen? Wäre das korrekt, so zu sprechen? Wie spricht man also vorurteilsfrei? Eine große Gruppe von Männern soll an Silvester in Köln Frauen sexuell belästigt und teilweise beraubt haben. Soll und hat, wie mittlerweile bewiesen. Zeugenaussagen zufolge sollen sie aus dem arabischen Raum stammen. Wie spricht man also vorurteilsfrei darüber? Dazu habe ich eine Seite gefunden, wo ein Sprachwissenschaftler seine Meinung dazu äußert. Nach den Übergriffen auf Frauen in Köln, Übergriffe klingt natürlich auch schon sehr harmlos. Es waren Vergewaltigungen dabei und es waren sexuelle Attacken, Aggressionen, Schläge ins Gesicht, Tritte. Soll man das nicht sagen? Soll man nur Übergriffe sagen? Das klingt wie aus einem Polizeibericht. Die Polizei musste Maßnahmen anwenden, entlädt sich in den sozialen Netzwerken die Wut der User. Doch nicht nur dort bringt die Beschreibung der mutmaßlichen Tätergruppen einige Probleme mit sich. Waren es Männer aus dem nordafrikanischen oder arabischen Raum? Kann, darf, soll man das erwähnen? Oder soll man sagen, es waren überpigmentierte Mitbürger, Neuzugänge? Hier ist eben die Frage. Einige werfen Medien vor, sie würden die mutmaßliche Herkunft der Täter absichtlich nicht nennen, um die Aufmerksamkeit nicht auf die Flüchtlinge zu lenken und zur Verallgemeinerung einzuladen. Andere betonen, dass die Herkunft der Männer egal sei, sondern dass es sich einfach um Verbrechen handle, die geahndet werden müssten. Der Medienwissenschaftler meint, eine richtige Sprache kann es nicht geben. Das sagt der Sprachwissenschaftler Joachim Charlotte. Denn Beschreibung und Bewertung ließen sich schon rein sprachlich nicht trennen. Immer wenn wir sprechen, beschreiben wir nicht nur die Wirklichkeit, sondern wir bewerten sie auch. Also, da ist, glaube ich, kein Entkommen. Insofern ist es für Charlotte letztlich eine Frage der politischen Agenda, ob man bestimmte Ausdrücke erwähne oder nicht. PI News titelte heute zum Beispiel: Auch in Hamburg jagt der arabische Sexmob. Da haben wir einerseits drin, dass der arabische Kulturkreis relativ relevant gesetzt wird. Wir haben die Bezeichnung Mob darin, das heißt überwiegend niedriges Bildungs- und Sozialniveau. Wir haben den Sexmob, das heißt die Zusammenrottung ist sexuell motiviert. Und wir haben die Metapher der Jagd. Justizminister Heiko Maas hingegen habe die Vorfälle eine neue Dimension organisierter Kriminalität genannt, damit das gezielte, planvolle Vorgehen betont und zugleich die Herkunft der Täter unsichtbar gemacht. Das haben die Medien in Deutschland, warum auch immer, versucht zu unterdrücken und zu verheimlichen. Tagelang wurde nicht oder kaum darüber berichtet, nur in den regionalen Medien. Sowohl PI News als auch der SPD-Politiker verfolgen damit also eine politische Agenda. Die von Justizminister Maas ist sicherlich gemeinwohlverträglicher als die andere. Aber gleichwohl tun beide nichts anderes als Politik mit Sprache machen. Den Schrecken der Kölner Silvesternacht, sie hat ihn erlebt. Die 26-jährige Selina aus Koblenz will ihn verarbeiten. Sie will reden, auch mit uns. Sie hatte mit einer Freundin in Köln gefeiert, hatte dann am Hauptbahnhof auf den Zug nach Koblenz gewartet und war mittendrin. Also das war wirklich so für uns beide der schlimmste Moment, als wir da standen, alleine und um uns herum hunderte von Männern, die keine Ahnung, was mit uns vorhatten. Alle haben dich angeschaut wie Freiwild, ja, so Supermarkt, Fleisch, mal gucke, ist es noch frisch. Teilweise kamen Hände, die uns angefasst haben, an den Hintern, an anderen Körperstellen. Unbeschreiblich. Also ich habe noch nie in meinem Leben so eine Angst gehabt. Ne? Und also es war schon sehr, sehr, sehr schlimm. Wer die Männer waren, Selina beschreibt sie wie viele andere Frauen auch. Ich würde sagen, das waren Südländer, also südländischer Typ, dunklere Haut, arabisch sprechend überwiegend, also Deutsch. Mit Deutsch konnte man dort nicht viel anfangen. Wenn man jetzt, wenn man gesagt hat, ich möchte mit dir reden, was ich ja eben so erwähnt habe, das haben die, glaube ich, gar nicht richtig verstanden. Die Polizei war da, soll aber kaum eingegriffen haben. Man hat ja gesehen, dass auch Polizei vor Ort war, aber auch die gar nicht keine Handhabung drüber hatten irgendwie. Also so kam es mir vor. Die wurden ja selbst, wie man auch in Videos sieht, mit Böllern beworfen oder abgeschossen oder keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ich denke halt, dass die Angst hatten. Silvester 2016 in Köln. Die Polizei beschreibt es zunächst als ausgelassen und friedlich. Ein Schlag ins Gesicht für mehr als 100 Opfer, die den Horror erlebt haben und von der Polizei Aufklärung fordern. Wenn ich dann höre, dass es in Hamburg genauso war und in Stuttgart ähnlich und ich weiß nicht, ob man dann noch von Zufall sprechen kann, ne? Organisierte Kriminalität? Auch daran glaubt Celina nicht. Es sei nicht nur darum gegangen, die Opfer zu bestehlen. Ihr Handy wäre leichte Beute gewesen, aber es habe keinen interessiert. Die haben wirklich alles andere im Sinn gehabt, als mir mein Handy zu klauen. Definitiv, da bin ich hundertprozentig überzeugt, sonst hätte ich das ja nicht mehr. Weil ich habe das nicht festgehalten. Was hatten Sie im Sinn? Erniedrigung, die Würde nehmen, keine Ahnung, Angst machen. Ich weiß es nicht. Sexuelle Lust befriedigen, keine Ahnung. Das können nur die beantworten, die es getan haben. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 9. Januar 2016. Wir begrüßen die Hörerinnen und Hörer, die sich erst jetzt hinzugeschaltet haben zu unseren Katastrophen und kommentierten und vermischten Meldungen und Hintergründen vom Tage und von der vergangenen Woche. Einiges los gewesen, einiges geschehen. Es gibt zuerst einmal eine Meldung aus Madrid. Beginnen wir einmal mit Inlandsnachrichten. Inland meine ich jetzt natürlich Spanien. Der Stadtrat von Madrid hat endlich zugestimmt, das Gesetz des historischen Andenkens umzusetzen. Dazu gibt es in der Jungen Welt ein Gespräch mit Herrn Julián Badillo. Julián Badillo ist Doktor der Geschichte der Universität Complutense und einer der zwei Direktoren des umfassenden Plans zum historischen Gedenken in Madrid. Sie haben mit anderen, basierend auf dem Gesetz des historischen Andenkens von 2007, einen umfassenden Plan zum historischen Gedenken für die Stadt Madrid entwickelt. Was sieht dieser vor? Antwort: In der Presse dominierte die Berichterstattung über die Änderung von Straßennamen, aber es geht um viel mehr. Geplant ist ein grundlegender Wandel der öffentlichen Symbole der Stadt Madrid. Es geht um die Entfernung von Statuen und Denkmälern und darum, die Geschichte des Frankismus auch im Stadtbild endlich aufzuarbeiten. Wir sind ein Team von 6 Profis, darunter Rechtsanwälte, Historiker und Architekten. Diese entwickelten aus dem sogenannten Gesetz des historischen Andenkens und mit Blick auf die Menschenrechte Vorschläge, die das Rathaus nun umsetzen sollte. Die letzte Entscheidung liegt aber beim Stadtrat. Frage: Wann werden die ersten Straßennamen geändert? Antwort: Herr Badillo, vergangene Woche wurde über die Umbenennung von 20 Straßen abgestimmt. Jetzt werden die entsprechenden Verfahren eingeleitet und ich gehe davon aus, dass es innerhalb des ersten Halbjahres die neuen Namen geben wird. Der komplette Plan sieht das für ungefähr 300 Straßen in Madrid vor, die immer noch Verbindung zum Frankismus haben. Welche Bedeutung hat dieser Schritt? Er ist aus verschiedenen Gründen immens wichtig. Zum einen, weil damit endlich das Gesetz des historischen Andenkens auch in der Hauptstadt umgesetzt wird. Es wurde 2007 verabschiedet und nur wenige Städte haben es bis jetzt angewendet. Es ist notwendig, die Straßennamen endlich anzupassen, um die Namen von Kriegsverbrechern aus dem Madrider Stadtbild zu verbannen. Noch gibt es Straßen und Plätze, die Kommandant Franco oder General Jague oder General Samareria heißen. Dabei haben diese Leute im Bürgerkrieg Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. CDU-Spitze setzt Vorstandsklausur in Mainz fort. Zum Abschluss der zweitägigen Tagung soll über Möglichkeiten beraten werden, die Integration von Flüchtlingen zu verbessern. Zu Gast sind der Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Weise, und die Präsidentin des Deutschen Städtetages, Lohse. NRW-Innenminister Jäger in der Kritik. Die Opposition im Landtag wirft dem SPD-Politiker vor, er habe nach den Übergriffen in Köln in der Silvesternacht zu spät reagiert. Jäger hatte gestern den Kölner Polizeipräsidenten unter anderem wegen mangelnder Informationspolitik abgesetzt. Demonstrationen in Köln geplant. Nach den Übergriffen gegen Frauen haben das rechtsextreme Bündnis Pro NRW sowie die Pegida-Bewegung für heute zu einem Marsch durch die Innenstadt aufgerufen. Das Bündnis Köln gegen Rechts hat eine Gegendemonstration angekündigt. Vizekanzler Gabriel trifft Raúl Castro in Havanna. Zum Abschluss seines Kuba-Besuchs wurde er kurzfristig von dem 84-jährigen Präsidenten empfangen. Nach den Worten Gabriels sprach Castro von schwierigen Herausforderungen für seine Regierung. Kuba hatte zuletzt vorsichtige Reformen eingeleitet. Angriff auf Hotel im ägyptischen Badeort Hurghada. Mutmaßliche Extremisten haben dabei mindestens 3 Urlauber mit Messern verletzt. Die Opfer sollen aus Österreich und Schweden kommen. Einer der Angreifer wurde von Sicherheitsleuten getötet, der andere verletzt. Das Wetter. Heute im Süden zeitweise Regen, ansonsten verbreitet trocken mit Sonnenschein, Nebel oder dichten Wolken. Höchstwerte 0 bis 10 Grad. Das war ein Moment, ich muss erstmal einen Schluck nehmen und dann werde ich weitersprechen. Augenblick. So, ist heute ein bisschen trockene Luft hier im Studio. Ja, das waren die 100-Sekunden-Nachrichten der Tagesschau, die Tagesthemen vom Tage. Thema Flüchtlingshilfe. Da gibt es ein Problem mit der Bundeswehr. In der Koalition wächst der Druck auf Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von der CDU, die rund 7.500 eingesetzte Bundeswehrsoldaten von der Arbeit in der Flüchtlingshilfe entbinden soll. Wir können nicht tausende Soldaten zur Bewältigung der Flüchtlingskrise einsetzen, sagte der CSU-Verteidigungsexperte Florian Hahn. Unsere Soldaten werden in einer steigenden Zahl von Auslandseinsätzen dringender gebraucht. Das ist ja eine tolle Nachricht. Die lungern sonst den ganzen Tag in der Kaserne rum und putzen mit der Zahnbürste die Klos und dann sollen sie auf einmal nicht mehr für die Flüchtlinge da sein, wo sie sich ein bisschen nützlich machen könnten. Thema Gesundheit. Es gibt eine Kampagne gegen die Online-Sucht in Deutschland. Die Bundesregierung plant eine Initiative zur Bekämpfung der Online-Sucht. Das Ziel muss ein maßvoller Umgang und eine gesunde Online-Offline-Balance mit den neuen Medien sein, heißt es in einem Brief der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Marlene Mortler an die Unions-Bundestagsfraktion. Neben Präventionsangeboten müssten passende Behandlungsmöglichkeiten für eine wachsende Zahl Betroffener aufgebaut werden. Experten schätzen die Zahl der Internetabhängigen aktuell auf etwa 1% der 14- bis 64-Jährigen, schreibt die CSU-Politikerin in ihrem Brief. Konkret prüft die Regierung derzeit die Förderung von Online-Beratungen für Abhängige und von Projekten, die mögliche Gesundheitsschäden durch exzessiven Internetkonsum bei Kindern und Jugendlichen untersuchen. Auf der Jahrestagung der Drogenbeauftragten im November 2016 soll ein Expertenrat weitere Maßnahmen vorschlagen. Dann eine Meldung, die Deutsche im Ausland betrifft. Gefahr für Deutsche im Ausland steigt. Es geht um den Antiterrorkampf, den sogenannten. Mit dem Einsatz der Bundeswehr gegen den IS in Syrien steigt das Risiko für Deutsche im Ausland entführt und als Geiseln zu propagandistischen Zwecken missbraucht zu werden. Zu diesem Ergebnis kommen Experten des Bundeskriminalamts, BKA. Dies betreffe nicht nur Länder wie Syrien und den Irak, wo die IS ganze Landstriche besetzt halte, sondern auch Länder, in denen sich Terrororganisationen am IS orientieren oder ihm zugehörig sich fühlten. 59 Deutsche wurden zwischen 2011 und 2014 im Ausland Opfer von Entführungen, Geiselnahmen oder Erpressungen, hauptsächlich in Nahost, Afrika, Mittelamerika und Südostasien. Während in den meisten Fällen Lösegeld erpresst werden sollte, wurde mit der Rolle Deutschlands als aktive Partei im sogenannten Antiterrorkampf die Gefahr für Leib und Leben deutscher Geiseln künftig steigen, so das BKA. Bleiben wir beim Thema Flüchtlinge. Da gibt es im Spiegel eine längere Reportage zum Thema Asyl. Die CSU-Forderung nach einem Integrationszwang für Flüchtlinge sorgt für Ärger in der Großen Koalition. Am Lernwillen der Migranten aber mangelt es nicht, sondern an Kursen, schreibt der Spiegel. Die CSU will Flüchtlinge künftig zur Integration zwingen. Neuankömmlinge sollen sich in einer Vereinbarung zu unseren Werten, unserer Rechtsordnung und den Regeln eines friedlichen Zusammenlebens bekennen, heißt es in der Beschlussvorlage für die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Wildbadkreuth in dieser Woche. Alle Kinder, Frauen und Männer sollten notfalls unter Androhung von Sanktionen zur Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen verdonnert werden. Der Unterricht sei eben kein Angebot zur Güte, sekundierte die CDU-Vize Julia Klöckner. Spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Für dringende Fälle. In der Großen Koalition hat der Vorstoß aus München den kurzen Weihnachtsfrieden jäh beendet. Von Populismus pur spricht nicht nur SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Christine Lamprecht. Die Flüchtlinge zu Kursen zwingen zu wollen, geht an der Realität vorbei. Sie sind hochmotiviert, aber es werden zu wenige Angebote für Sprachkurse gemacht. Das sagt Lamprecht. Auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD mahnt Programme für Lehrer, Sprachmittler und Integrationslotsen an. Der Bund ist hier gefordert und muss Standards festlegen. Diese Aufgabe verschläft die Bundesregierung derzeit. Wir wissen seit Monaten, die Migrationspolitik entzweit die Regierung wie kein anderes Thema. Union und SPD ringen seit Monaten um Antworten auf die Flüchtlingskrise und die politische Vorherrschaft. Eine Privataudienz beim Heiligen Vater. 2015 gab das Bundesinnenministerium 269 Millionen Euro für sogenannte Integrationskurse aus, in denen Einwanderern Sprach- und Landeskenntnisse vermittelt werden. Für 2016 wurde das Budget mehr als verdoppelt. Nach Berechnungen der Bundesregierung vom Herbst 2015 würde das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das sogenannte BAMF, jedoch mindestens 1,4 Milliarden Euro benötigen, um Kurse für alle Neuankömmlinge im erwerbsfähigen Alter anbieten zu können. Das ist auch interessant, im erwerbsfähigen Alter. Und die Kinder? Die Kommunen brauchten jetzt bereits maßgeblich mehr Mittel für Unterricht und Wohnungen, mahnte Städtepräsidentin Eva Lohse von der CDU. Die Folgen des Mangels sind an vielen Sprachenschulen, die im Auftrag des Bundes die Integrationskurse durchführen, schon jetzt zu besichtigen. Die Klassen sind überfüllt, Bewerber werden reihenweise vertröstet. Werner, also eine Möglichkeit, nach Deutschland zu reisen und da ein bisschen hinzuzuverdienen. Aber Achtung, die Bezahlung der Lehrer ist miese und dürftig. Nach Abzug der Sozialleistungen liegt die oft unter Hartz-IV-Niveau. Das klagt zum Beispiel Frau Gundula Frieling, die ist Vizechefin des Deutschen Volkshochschulverbandes, dem derzeit größten Anbieter von Integrationskursen. Das heißt, Lehrer miese bezahlen, aber den zukünftigen, sagen wir mal, Anwerbern auf dem Arbeitsmarkt gratis dann Kurse zur Verfügung stellen, das ist eine interessante Politik. Da haut man Unterschicht gegen Unterschicht, Klasse gegen Klasse, wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben. Der Markt für Sprachlehrer mit dem Zusatzqualifikationsprädikat Deutsch als Fremdsprache sei leergefegt. Wir suchen händeringend, aber da tut sich im Moment nichts. Gucken wir mal. Dann gibt es natürlich diese Integrationsgeschichten, die umfassen zum Beispiel einen Test. Und da werden die Asylanten Folgendes gefragt. Leben in Deutschland. Darin werden Fragen gestellt wie: Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden? Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne? Was bedeutet die Abkürzung CDU? Was ist die 5%-Hürde? Was passierte am 9. November 1938 in Deutschland? Und wann beginnt die gesetzliche Nachtruhe in Deutschland? 15 von 33 Fragen müssen richtig beantwortet sein. Ob damit die Vermittlung demokratischer Grundsätze schon sichergestellt ist, ist natürlich eine andere Frage. Ja, doch, ich glaube schon, das ist eine wesentliche Voraussetzung. Also wenn die nicht wissen, dass man am Sonntag nicht den Rasen scheren darf, dann wird es natürlich brutal chaotisch. So darf das nicht weitergehen. Werfen wir einen Blick in die Presse vom heutigen Samstag. Gucken wir mal auf die Homepages der großen deutschen Tageszeitungen bzw. Magazine. Ich habe erstmal die Spiegelseite online aufgeschlagen. Da sieht man ein Bild von Angie Merkel. Da heißt es: CDU in der Flüchtlingskrise, die Stimmung ist unterirdisch. Die Übergriffe von Köln verändern die Flüchtlingsdebatte in Deutschland. Da ist sich die CDU-Spitze einig. Ihren Kurs ändern will Kanzlerin Merkel aber nicht. Sie bittet um Zeit. Parteifreunde meinen, die haben wir nicht. Dann Regierung erwartet weiteren Flüchtlingsandrang nach Europa. Wie viele Flüchtlinge kommen in diesem Jahr? Die Bundesregierung rechnet nach Informationen des Spiegel mit 1 Million Menschen noch einmal drauf, die alleine die Türkei durchqueren werden. Davon dürften die meisten weiterziehen, auch nach Deutschland. Reinhold Messler. Die meisten Deutschen halten ihre Stellen für sicher. Dazu gibt es eine Arbeitnehmerumfrage. Die große Mehrheit der deutschen Arbeitnehmer ist optimistisch, was ihre berufliche Zukunft angeht. Einer Umfrage zufolge hatten 2 von 3 Beschäftigten einen Jobverlust oder eine Entlassung für überhaupt nicht wahrscheinlich. Dann das Thema Rüstungsexport. Saudi-Arabien setzt deutsche Waffen gegen Demonstranten ein. Das haben wir ja schon immer hier erzählt und gesagt, aber nun kommt es nochmal ganz offiziell auch im Spiegel. Die Kritik an deutschen Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien wächst. Nach Spiegelinformationen zeigen Fotos, wie das Regime offenbar mit Blendgranaten von Rheinmetall gegen die schiitischen Protestbewegungen vorgegangen ist. Saudi-arabische Sicherheitskräfte haben nach Spiegelinformationen offenbar Produkte einer deutschen Firma gegen die Protestbewegung im Land eingesetzt. Das legen Fotos vom Dezember 2014 nahe, die wohl aus der Stadt Avamir stammen. Dort lebte in der vorigen Woche hingerichtete schiitische Geistliche Nimr Bakir al-Nimr. Der Grund für die Exekution Nimrs war, dass der Geistliche Proteste gegen das saudische Herrscherhaus in seiner Heimatregion organisiert hatte. Er war wegen Aufwiegelung und sektiererischer Gewalt zum Tode verurteilt und Anfang Januar bei einer Massenexekution zusammen mit 46 weiteren Menschen getötet worden. Gut, also dieses saubere Regime wird von deutschen Waffenkonzernen fleißig weiter versorgt mit Waffen, mit Blendgranaten, mit Panzer natürlich auch, mit Heckler- und Kochgewehren und was sie alles brauchen. Dann gibt es wieder das Einmischen der Bundeswehr mittlerweile auf der ganzen Welt, besonders im nordafrikanischen Raum. Die Bundeswehr soll libysche Soldaten ausbilden. Die Terrormiliz IS bereitet sich in Libyen aus. In der Presse kursieren Informationen über Pläne für eine weitere Ausbildungsmission der Bundeswehr. Der Plan: deutsche und italienische Soldaten trainieren libysche Einheiten in Tunesien. Achtung, das klingt ja wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Die greifen nach Libyen. Es ist, als würde die Geschichte sich auf, tja, wie soll man sagen, fatale oder auch seltsame, komische Weise wiederholen. Was dann auch die Medien diese Woche hochgeschreckt hatte, war der Atomtest von Pyongyang. Pyongyang wirft mittlerweile Südkorea Kriegstreiberei vor. Nach Pyongyangs Atomtest beschallt Südkorea den Norden mit Propaganda. Damit treibe Seoul die Lage an den Rand eines Krieges, urteilte die Kim-Regierung und rechtfertigt das eigene Vorgehen mit dem Verweis auf 2 Diktatoren. Überall jetzt in der Presse, man hat den Drogenboss El Chapo gefasst. Das habe ich gestern zum Beispiel an der Bushaltestelle in Granollers am Busbahnhof gesehen. Da laufen ständig diese Infobänder. Und da sieht man immer Kup, was der Piquet gesagt hat, was die Kup gesagt hat, was Mas gesagt hat. Und dann kam zwischendurch immer Drogenboss El Chapo gefasst. El Chapo gefasst, El Chapo, El Chapo, El Chapo. Dann guck nur nächste Woche am Montag wieder drauf, ob da dann die nächste Nachricht kommt, dass er schon wieder geflüchtet ist und abgehauen ist. Die haben schon wieder einen Tunnel gebaut. Einen 1,5 Kilometer langen Tunnel hat er graben lassen, direkt unter seine Zelle, in den Zellenboden. Das ist natürlich auch eine Leistung, oder? Also jetzt diskutieren sie ja drüber, weil offenbar Mexiko, der Staat, nicht in der Lage ist, den gefangen zu halten, weil der immer wieder abhaut. Jetzt überlegen sie sich, den an die USA auszuliefern, deshalb, weil die bessere Gefängnisse haben und die Beamten nicht gar so bestechlich sind wie in Mexiko. Schauen wir in die junge Welt. Die junge Welt bringt auf ihrer Titelseite im Internet selber tun, Streik gegen Übernahme durch Fraport. Griechen protestieren gegen Ausverkauf der wichtigsten Regionalflughäfen. Demos in Athen gegen geplante Rentenkürzungen. Niemandsland. Kontrabanda FM 91,4. Dann gibt es einen Kommentar, der heißt frauenfeindlich, na und? Diesen Kommentar werde ich nicht verlesen. Ich finde ihn recht abstoßend. Der ist in der Jungen Welt geschrieben von einem gewissen Herrn Dietmar Koschmieder. Und dieser Kommentar hat mich zum ersten Mal mit der Jungen Welt ein bisschen entzweit. Frauenfeindlich, na und? Und er sagt, deutsche Männer womöglich die tatsächlichen Opfer der Übergriffe in der Silvesternacht in Köln. Etwas Dummeres habe ich noch nie gehört, noch nie gelesen. Und wir übergehen diesen Kommentar und werden die nächsten Tage mal eine Protestnote an diese Herrschaften schreiben. Ist der Kommentar jetzt in der heutigen Ausgabe von der jungen Kannst Welt. Du nachher lesen im kann Internet. Kann das nicht sein, dass es ironisch gemeint ist? Ne? Meinst du? Ja, nicht? Dann lesen wir mal, dann wirst du es sehen. Gut. Zitat des Tages aus der Überschrift einer Tickermeldung der Nachrichtenagentur AFP am vergangenen Freitag. Zentralrat der Juden begrüßt neue Fassung von Hitlers Mein Kampf. Das klingt natürlich makaber, aber dahinter steckt natürlich die Idee, dass es eine kritische Ausgabe von Mein Kampf gibt, mit kritischen Kommentaren, mit historischen Kontextsetzungen, die, wo dieses Machwerk nun schon freigegeben ist und die Urheberrechte sind praktisch nicht mehr vorhanden, dass dann zumindest in Deutschland zumindest eine kritische Ausgabe da ist, die den Leuten auch erklärt, was dahinter steckt und was für ein Typ dieser Hitler eigentlich war und was in diesem Buch eigentlich drin steht. Ich habe heute von gerade noch die Homepage der Emma aufgeschlagen. Da gibt es die Meldung Bomben auf Syrien. Wem nutzen sie? Hat der Westen denn nichts gelernt aus dem Desaster im Irak und in Libyen? Fragt Alice Schwarzer. Die Bomben der Befreier treffen vor allem die Bevölkerung. Dazu einen interessanten Kommentar. Obama und Erdogan, eine Katastrophe. Die USA halten sich mal wieder für schlau. Sie verbünden sich mit dem islamistischen Staatschef Erdogan, der ihnen dafür Militärbasen in der Türkei gestattet. Kommen die Amerikaner denn nie zur Besinnung? Seit rund 30 Jahren tragen sie auf unterschiedlichste Weise und mit vielfältigen Motiven zum Erstarken des islamistischen Gottesstaates und der Gotteskrieger bei. Und jetzt planen sie einen neuen Coup. Der wird ihnen zwar Militärbasen dicht am Iran bescheren, aber die Islamisten in Nahost weiter stärken. Amerika will gemeinsam mit der Türkei den IS bekämpfen. Haha. In Irak, in Syrien. Denselben IS, den eben diese Türken bis vor kurzem nicht nur haben wüten lassen vor ihrem Terrain, sondern vermutlich auch direkt mit Waffen ausgestattet haben. Doch die Gotteskrieger vom Islamischen Staat scheinen dem Gotteskrieger Erdogan jetzt über den Kopf zu wachsen. Nun versucht er, sie mit Hilfe Amerikas in Schach zu halten. Ein bisschen. Denn die IS-freie Zone, ein Streifen von 90 Kilometern in Syrien entlang der türkischen Grenze, soll sodann von sogenannten gemäßigten Rebellen kontrolliert werden, die dann natürlich wieder Amerika und Erdogan kontrollieren. Dabei weiß jeder, dass die Grenzen zwischen den Gemäßigten und den Radikalen fließend sind und am Ende immer die bestens organisierten und multimunitionierten Radikalen siegen. Gut, ich beende hiermit den Katastrophen- und Nachrichtenblock vom heutigen Samstag, dem 9. Januar. Tja, bringen wir noch ein Lied aus dem herrlichen Handbuch für die Welt. Die Welt braucht natürlich ein Handbuch. Man muss gucken, wie handhabt man die Welt. Eine Waschmaschine braucht ein Handbuch, ein Auto, ein Computerprogramm und die Welt auch. Da hören wir uns mal das Lied an. Sprachlos. Von den Fehlfarben. Compañeras y compañeros, la revolución comienza acá en la radio, en Contrabanda 91.4 de la FM en Barcelona. Desde Cuba le mandamos a todos los subcomandantes un cordial historia o suerte, papito. Die letzte Runde hier im Niemandsland von heute. Thema Kultur, Thema Kino. Ich habe mehrere Filme gesehen über die Weihnachtsferien und möchte versuchen, ein paar davon vorzustellen. Den interessantesten, aber schwächsten Film, den habe ich vorgestern gesehen. Der heißt Die abhandene Welt. Und ist von der natürlich sehr großartigen Margareta von Trotta. Die abhandene Welt, der läuft hier in den Kinos unter dem Titel Un Mundo Abandonado. Ist ein deutscher Spielfilm, wie gesagt, von Margareta von Trotta. Der ist neu, vom letzten Jahr, 2015. Im Film wird eine Jazzsängerin, dargestellt von Frau, wunderbar übrigens, Katja Riemann, von ihrem Vater nach New York geschickt, um der Ähnlichkeit einer Operndiva, gespielt von der Incombustible, also von der Unkraut vergeht nicht, Barbara Sukowa, mit dessen verstorbener Ehefrau nachzugehen. Die sehen sich also total ähnlich. Die Uraufführung des Films war übrigens schon vor ungefähr einem Jahr bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin, in der Sektion Berlinale Special. Jetzt hier in den Kinos. Der Film ist auf Deutsch, aber auch auf Englisch. In dem Film wird sehr viel Englisch gesprochen, weil Teile der Handlung in New York spielen. Der Filmdienst urteilte, von Trotta nehme das Schwesternthema ihrer frühen Filme auf und spinne es mit Anleihen bei Geister- und Doppelgängermotiven sowie einem investigativen Plot zum Familiendrama aus. Dabei gerate der Film oft in die Nähe einer hölzern inszenierten Soap-Opera, deren Auflösung nicht überzeuge. Ich kritisiere nicht gerne Filme negativ, aber ich muss auch selber sagen, der Film ist leider ein bisschen schwach. Also, nur für absolut unbedingte Margareta von Trotta-Fans und Sukowa-Fans zu empfehlen. Was die Schauspielerinnen allerdings betrifft, tolle Nummer. Ich will dir was zeigen. Wer ist das? Eine Sängerin. Verblüffend. Mein Vater will, dass ich nach New York fliege. Er möchte, dass ich dort eine Frau treffe, die eine Doppelgängerin meiner Mutter zu sein scheint. Entschuldigen Sie bitte, die waren fantastisch. Sieht sie, Evelyn, wirklich so wenig? Ja, jetzt wäre sie wieder auferstanden. Hast du mit ihr gesprochen? Eigentlich nicht. Was heißt das? Wann wirst du mit ihr sprechen? Ich wollte Sie fragen, ob Sie mir helfen könnten, mit Katharina in Kontakt zu treten. Unter einer Bedingung. Die wäre? Dass du die Nacht mit mir verbringst. Das ist Erpressung. Ja. Ja. Von der bösesten Art. I'm sure my love. Sie kommen hierher mit einer alten Fotografie, auf der eine Frau ist, die mir vage ähnlich sieht. Und Sie glauben damit, ein Recht zu haben, in mein Leben einzugreifen? Sie kannte meine Mutter. Evelyn. Sie wusste sogar ihren Namen. Das ist schon seltsam. Was haben Sie mit meiner Mutter gemacht? Aber dann ist diese ganze Geschichte mit meinem Vater vielleicht auch eine Lüge. Wahrscheinlich. Wird sie mit dir kommen? Sie kann nicht einfach so weg. Wer ist denn dann mein Vater? Ich weiß es nicht. Wieder mal zu viel getrunken? Eben nicht. Damit Pakt geschlossen. Ich habe eine Überraschung für dich. Wer soll das sein? Sie waren ihr Geliebter. Auf die Zukunft. Auf die Vergangenheit. Ja, die abhandene Welt von Margareta von Trotta. Übrigens, eine Sache muss ich hochloben an diesem Film. Erstmal die Schauspielerinnen und das kurze Auftreten einer in meiner Jugend als Erotiksymbol verehrte Schauspielerin, Karin Dohr. Ich würde sagen, eine der schönsten und herrlichsten Großmütter, die ich die letzten Jahre oder Jahrzehnte auf einer Leinwand gesehen habe. Karin Dohr hat eine kleine Nebenrolle in diesem Film und deshalb empfehle ich diesen Film schon alleine aus diesem Grunde. Die Handlung ist leider ein bisschen schwach und in der Mitte des Films zerbröselt sie doch zu etwas, was man so nicht erwartet hat. Margareta von Trotta, der Welt abhanden, hier in den Kinos unter Un Mundo Abandonado. Was hast du auf dem Kinoprogramm, Werner? Aber ich habe nicht so viele Filme gesehen wie du über Weihnachten. Der letzte, gut, der war irgendwie ganz nett soweit, La Isla Bonita hier. Und man muss schmunzeln und ganz witzig und so, aber also eine ganz große Geschichte ist das auch nicht. Also ich will nicht warnen davor, aber es kommt ein bisschen auf den Geschmack an. Also man kann ihn sich schon ansehen, aber muss, kein Muss. Gut, dann empfehle ich jetzt einen richtig. Bevor ich was zu dem Film sage, nenne ich nur den Titel und hören wir direkt in den Trailer rein. Der Film hat mir wirklich super, sehr, sehr gut gefallen. Der Titel heißt Sture Böcke. Es handelt sich um zwei Brüder in Island. Übrigens, bester Film in Cannes 2015. Du machst das schon, das weiß ich. Das wird schon. Der wohnt hier nebenan. Könnten Sie da nicht vermitteln? Sie sind doch Brüder, oder? Kitty und ich reden nicht miteinander. Bring's Kitty. In diesem Jahr geht der erste Platz an Christen Borason für seinen Schafbox Grotti. Es wurde bestätigt, dass es sich bei dem Verdachtsfall in der Bolstad-Schäferei um Scrappy handelt. Die sagen, es hätte ausreichend Kontakt zwischen den Schafen gegeben. Und um die Krankheit bekämpfen zu können, vollständig, da müssten sie alle Tiere des Tales schlachten. Der Film handelt von zwei Brüdern in Island, die seit 40 Jahren praktisch kein Wort mehr miteinander geredet haben. Das sind die Brüder Gumi und Kiddi. Die sind sich spinnefeind, obwohl sie mitten in der nordisländischen Wildnis Haus an Haus wohnen und auch denselben Beruf nachgehen. Beide sind Züchter von exzellenten Schafen und wurden schon häufig für ihre Böcke ausgezeichnet. Als Gummi wegen eines läppischen halben Punkts seinen Wettbewerb gegen Kiddi verliert, werden also die Schafe von einer Jury preisgekrönt, untersucht er dessen prämierten Schafbock näher und findet Anzeichen für eine tödliche Schafkrankheit, die Maul- und Klauenseuche, die sich epidemisch ausbreiten kann. Während Kiddis Schafe von den Behörden ausnahmslos geschlachtet werden, versteckt Gumi heimlich eine kleine Herde. So, mehr verrate ich nicht. Der Film ist wirklich klasse, muss ich sagen. Der hat mir super gut gefallen. Allein die Landschaft zu betrachten und die Gesichter dieser Männer zu sehen, die da ihren Existenzkampf führen, das ist schon ein Erlebnis. Toller Film, Sture Böcke. Auf Spanisch heißt er übrigens El Valle de los Carneros. Das Tal der Carneros ist eine Schafart. El Valle de los Carneros. Und der Regisseur, den könnte ich vielleicht auch kurz nennen, das ist Herr Grímur Hakanarsson. So, ein Name, der uns hier in Europa, im Südeuropa nichts sagt, aber bemerkenswert. Vielversprechend, so deine Ankündigung hier. Aber der kommt in großen Kinos, ne, der Film? Sagen wir mal so, mehr in Off-Kinos. Das ist kein Kommerzprodukt, das ist ein unabhängiger Film. Ich habe ihn im Maldar gesehen, im Cine Maldar. Und man müsste gucken, ob der noch läuft. Okay. Vielleicht ist er schon vom Programm genommen. Einen anderen, den ich empfehlen kann, der läuft morgen Abend um 10 Uhr, Sonntagabend, um 7 Uhr und gratis natürlich, aber drin, umsonst und drin in der enteigneten Bank, im Bank Expropiat in der Travesera de Gracia 181, und zwar Cesare deve morire. Da geht's um einen Film, der beruht auf dem Stück Julius Caesar von Shakespeare. Und da will in einer Strafanstalt in Italien, in Rebibbia, im Hochsicherheitstrakt, soll jetzt also eine Gruppe von Häftlingen dieses Stück aufführen. Der Film ist von den Brüdern Taviani, hat übrigens vor 2 Jahren, ja, 3, den Goldenen Bären gewonnen in Berlin. Und da geht es also darum, muss der Regisseur, der Theaterregisseur, dann jetzt aus diesen schweren Jungs da im Knast 12 Mann rekrutieren für seine Truppe. Und den Darsteller des Brutus, der allerdings sitzt nicht mehr drin, der wurde schon vor 6 Jahren entlassen aus dem Knast und ist inzwischen professioneller Schauspieler. Und das Gute an dem Stück ist eben, an diesem Film ist, wie da gemischt wird das Theater mit dem realen Leben der Gefängnisinsassen. Und also so Szenen, wie wo die Häftlinge dann aus ihren Zellenfenstern runtergucken in den Hof, wo da Julius Caesar aufgebahrt liegt und sich die Plädoyers anhören, sich mehr oder weniger mit der einen oder mit der anderen Person identifizieren. Also morgen Abend in der enteigneten Bank, Travessera Gracia 181, um 19 Uhr. Ich sag ich was. Lange Rede, kurzer Sinn, so mag ich das. Noch ein Film, den ich gesehen habe, den ich sehr empfehle. Der ist genauso gut wie Die sturen Böcke. Wir gehen direkt von Island rüber nach Japan. Papo. Kleiner Sprung. Kirschblüten und rote Bohnen. Ja, das sagt einem so erstmal nichts, aber es ist ein philosophischer Film und ein hochzulobendes Werk. Die Regie führt Frau Naomi Kawase und die Schauspieler und Schauspielerinnen sind bei uns natürlich absolut unbekannt. Kirin Kiri und Miki Mizuno. Das klingt erstmal fremd und seltsam, aber es geht um eine kleine Süßwarenbäckerei am Stadtrand von Tokio. Hören wir in den Trailer rein und dann sage ich ein bisschen was zur Handlung. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Santa Rosa. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Ja, es ist so, ich wollte so etwas in der Art schon immer machen. Die Arbeit hier, die ist schwerer, als Sie denken. Mache ich schon seit Ewigkeiten, 50 Jahre oder mehr. Ein uraltes Mütterchen taucht an einem Morgen in einer Zuckerbäckerei auf, in einem Viertel in Tokio, wo die Schulmädchen sich ihre Naschereien kaufen. Und bietet sich an, für den Zuckerbäcker zu arbeiten. Ein Film von Naomi Kawase. Ab da beginnt eine unmögliche und interessante Beziehung. Die Bohnen in Zipak. Natürlich. Zurück in den Kupfertopf. Beiden Händen. Ausheben. Keine Angst. Einfach raus damit. Genau so. Drin. Erledigt. Ja, sehr gut. Weiter so. Das ist sehr gut. Ja. Ich habe mit den Bohnen geredet. Oh. So gut. Sehr gut. Ah. So was habe ich noch nie gegessen. Oh ja, das ist gut. Ja. Sekunde. Danke. Das An, das Sie gemacht haben, ist es gut angekommen. Gut, es entwickelt sich eine Art freundschaftliche Beziehung zwischen dem Bäcker und der alten Dame, die er auch einstellt. Dorayaki, so heißen die Handteller großen Pfannkuchen, die mit einer gezuckerten Paste aus roten Bohnen gefüllt werden. Die alte Dame, bevor sie die Bohnen dann einrührt, spricht sie mit den Bohnen. Das ist eine völlig ergreifende und interessante Szene, das zu sehen. Und dann entwickelt sich eine Handlung, eine Geschichte, wo noch ein junges Mädchen, ein Schulmädchen im Spiel ist, die sehr seltsam ist. Diese Pfannkuchen oder besser gesagt deren Füllung spielen also die eigentliche Hauptrolle in Naomi Kawases Kirschblüten und rote Bohnen. Sentaro betreibt in Tokio einen Dorayaki-Imbiss, obwohl er sich eigentlich nichts aus Süßkram macht. Dann steht, wie gesagt, eines Tages eine alte Dame vor seinem Laden. In so einem Imbiss wollte sie schon immer einmal arbeiten, sagt sie, und will sich als Aushilfe bewerben. Tokue ist 76, macht einen etwas entrückten Eindruck und hat seltsam verkrüppelte Hände. Sentaro weist sie erstmal höflich ab. Am nächsten Tag jedoch steht sie wieder mit einer Tupperdose in der Hand vor der Tür. Ihre selbstgemachten rote Bohnenpaste öffnet ihr dann den Weg in Sentaros Küche. Unbedingt sehen. Kannst du den Titel nochmal sagen? Der heißt auf Deutsch Kirschblüten und rote Bohnen. Nee, nicht, dass ich den verwechsle. Und auf Spanisch heißt er Una Pastelería en Tokio. Ja, ein Bäckereiladen in Tokio. Ne, wenn, also ist wichtig, ne, weil sonst lande ich noch in blaue Bohnen, rote Lippen. Ne, das wäre dann wieder ja. Eddie Konstantin oder schwere Jungs und leichte Mädchen. Also gut, das wir müssen raus. Also, Werner? Okay, dann gehen wir raus und sagen vorher noch Tschüss und dann nächste Woche reden wir dann wieder weiter über unsere Maul- und Klauenseuche hier, weil unsere Politiker klauen tun sie und reißen dann noch das Maul auf. Tschüss. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Bleiben und werden Sie glücklich. Ich hoffe, unsere heutige Niemandsland-Sendung hat Ihnen gefallen, hat Sie bestürzt, unterhalten, belustigt vielleicht sogar, hat Sie zu Widerspruch vielleicht sogar und kritischem Denken angeregt. Dann wären wir froh. Tschüss, Agur, alles Gute. Je voller deine Alte, desto mehr Halligalli als Dana Scully und Dali Dali. Ruckzuck hat sie es geschluckt. Ups, tut mir leid, ich bin nun mal der Beste. Mir scheißegal, wie gut ihr seid, Schlitzohr. Du kommst mir wie ein Witz vor. Ich flitz vor, mach Hits vor, die Kids vor, so fix wie ein Blitztor. Ich weiß, wer dein Papa ist. Dein Papa ist ein Popo-Popper. Wie Bobo Popper macht im Hopper seinen Popo locker. Verpiep Mätzchen wie Punanis flinker Kätzchen. Mach Witzchen über Kinkerlitzchen in deinen Sätzchen. Für dich nur Blabla, du Fischbau, nicht Prada. Heidenei, ich glaub, ich bin der Typ, der vor dir da war. Kein Larifari, ich scheiß auf deinen Kokolores. Ich mach nonstop Business und du weißt nicht mal, wo's Klo ist. Du weißt, dass du nix weißt, da du weißt du was. Großer Max, ratzfatz, du satz noch, mach Platz mit deinem Pipifax. Selbst wenn ich nicht sag, sag ich was. Lange Rede, kurzer Sinn, so mag ich. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Selbst wenn ich nicht sag, sag ich was. Lange Rede, kurzer Sinn, so mag ich das. Pipapo. Pipapo. Selbst wenn ich nicht sag, sag ich was. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf dem Liebesmarkt. Und ich habe viel erfahren, Böses gab es viel, doch das war das Spiel. Aber manches hab ich doch verarrt. Schließlich bin ich ja auch ein Mensch. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Freilich geht man mit den Jahren leichter auf dem Liebesmarkt und umarmt sie dort in Scharen. Aber das Gefühl bleibt erstaunlich kühl, wenn man damit allzu wenig karrt. Schließlich geht ja jeder Vorrat zu Ende.